schwarzen Schein, verfasst in dunkler Zeit. Ein altes Stück von Pergament, sich mit der Feder vereint. Der Zeichnung seines Arms entspringt der Universum. Disegno delle volte celesti è l'inizio dei tempi e cambierà il mondo.